Und wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht. Dann haben wir das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages hell gemacht, damit ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet und damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst. Und alles haben wir ganz ausführlich dargelegt.